Knab heimkam, von seiner Liebsten fing er an. Wo ist meine Herz allerliebste, die ich verlassen hab? Auf dem Kirchhof liegt sie begraben. Heute ist der dritte Tag, das Traum.